Amico. Du hörst Amico, Capito Amigo. Ich bin kein Bandito aus dem Tarantino-Film, aber ab und zu kommt es vor, dass ich mit Al Pacino chill. Meistens kommt dann auch De Niro und will uns auf ne Patsche schleppen. Doch ich sag dann meistens, der Robert lass mal stecken, weil ich eigentlich was vorhab und das ist ein Rappen. Doch dann sagt Al, ey, du kannst später noch Mike checken, wenn uns wieder irgendwelche Deppen battlen wollen. Und ich sage nein, Mann, ich brauche echt Erfolg, nicht die Hände voll Gold, von denen ich mir eh nichts leisten könnte. Ich hinterlass geneigte Köpfe, indem ich einknüpfe bis zum Anschlag trinke. Mein ganzes verranztes Leben durch perfekt auf den Track gesetzte Texte ausschöpfe. Aus exquisiten Töpfen nehm ich mit vollen Händen, was mir gegeben ist. Soeben ist veredeltes Gereden worden. Ich hab ein Bibel für das Morden mit Worten. Ich knebel deine Mädels und geb den Penis an Morgen. Red nicht von Sorgen, die du eh nie hattest. Nehm dich da ab, ich geb die Flache neben die Puzzle und lasse dich in der nächsten Gasse liegen, Bitch. Ich lasse dich liegen, Bitch. Ich führ, ey, ich führ in eigener Regie. Mein eigenes Regime, es wird Zeit für den MC, sich zu beweisen auf dem Bild. Es ist eigentlich nicht viel, doch was ich hab, zeig ich mit Stil. Die anderen MCs tragen Namen wie Ziel. Ey, ich führe in eigener Regie mein eigenes Regime, es wird Zeit für den MC, sich zu beweisen auf dem Bild. Es ist eigentlich nicht viel, doch was ich hab, zeig ich mit Stil. Die anderen tragen Namen wie Ziel. Ey, ich führe in eigener Regie mein eigenes Regime, es wird Zeit für den MC, sich zu beweisen auf dem Bild. Es ist eigentlich nicht wild, doch was ich hab, zeig ich mit Ziel. Die anderen MCs tragen Namen wie Ziel. Ich führe eigener Regie mein eigenes Regie. Es wird Zeit für den MC, sich zu beweisen auf dem Bild. Es ist eigentlich nicht wild, doch was er hat, zeigt er mit Ziel. Die anderen MCs tragen Namen wie Ziel.